N-Lister, eine erotische Biografie von Angela Steidele. Hörspielbearbeitung und Regie Luise Vogt. Folge 1: Eliza Rain. Nie gerät die Biografin zufällig an ihre Heldin. Es sind ihre Interessen, Überzeugungen, Liebhabereien, Wünsche, Zweifel. Es ist ihre Geschichte, die sie zur Auseinandersetzung mit einer verstorbenen Person anregen. Biografin und Biografierte bilden ein Produktionspaar, das einen phasenverschobenen Dialog führt, eine Korrespondenz. Dass ich unsere Korrespondenz veröffentlicht habe, würde Anne Lister mir nie verzeihen. Vermutlich würde sie sagen, das hat Angela Steidele alles erfunden. Sie hat aber nur zum Teil recht. Wir haben beide daran gestrickt. Als John Lister 1867 das Landgut Shipton Hall erbte, sichtete er den Wust von alten Papieren, Urkunden und Briefen, die frühere Generationen hinterlassen hatten. Die 24 Diaries of Mrs. Lister fesselten ihn besonders. Doch hatte Anne Lister zahllose Abkürzungen benutzt und manche Stellen hatte sie gar in einer Geheimschrift aus griechischen Buchstaben, numerischen und erfundenen Zeichen verfasst. Was mochte diese Geheimschrift verbergen? John Lister bat einen Freund um Hilfe, den Antiquar Arthur Burr, der aus der Häufigkeit ihres Auftretens und ihrer Platzierung in den jeweiligen Wörtern die Äquivalente für H und E erschloss. God, God, God is mine. Hope. Inmitten eines Sammelsuriums von Urkunden fanden wir auf einem Zettel die Worte God is mine. Wir erkannten sofort, dass das folgende chiffrierte Wort Hope sein musste. Mit diesen vier Buchstaben fingen wir sehr spät in der Nacht an, den Rest zu erschließen. Um 2 Uhr in der Frühe waren wir fertig. Hope, der chiffrierte Text, stellte sich als gänzlich ungeeignet zur Veröffentlichung heraus. Es handelte sich um einen intimen Bericht über homosexuelle Handlungen zwischen Miss Lister und ihren vielen Freundinnen, von denen ihr kaum eine entkam. Jeder Eintrag in Anne Listers Tagebuch beginnt damit, ob und mit wem und wie oft sie am Vorabend Sex hatte und ob sich im Laufe der Nacht oder am Morgen Gleiches wiederholte. Anzahl und Qualität ihrer Orgasmen und der ihrer Partnerinnen notierte sie routinemäßig. Wachte sie alleine auf, vermerkte sie, ob sie sich selbst befriedigt hatte. Incurred across. Beryl fand das äußerst widerlich und riet seinem Freund, die Tagebücher sofort zu verbrennen. John zögerte. Er versteckte die Tagebücher in der Kammer, die neben Anne Listers Schlafzimmer lag. Die Tür zu der Kammer ließ er mit einer Holzverkleidung unauffällig verschließen. Indem er das Fenster der Kammer jedoch beließ, stellte er sicher, dass spätere Besitzer sich wundern und Anne Listers Tagebücher entdecken mussten. Von der Wiege an war ich ein sonderbares Geschöpf, ein echtes Früchtchen, aber von vornehmem Aussehen, sehr aufgeweckt und eigenständig und... Shipton Hall, der Herrenhof, Stein und Fachwerk ausgeführt, liegt auch heute noch etwas außerhalb von Halifax, inmitten einer kargen Mittelgebirgslandschaft. Dass sich die Listers als bescheidener Landadel zur gesellschaftlichen Elite zählen durften, verdankten sie nur dem ehernen Klassensystem Englands. Während sich im Tal der Manchester-Kapitalismus durchsetzte, wurde oben auf dem Berg Shipton Hall nach althergebrachter Art bewirtschaftet. Das zum Gut gehörende Land, 4 Dutzend kleiner Äcker, einer größer als 2 Hektar, war verpachtet. Ein Steinbruch, eine primitive kleine Kohlemine sowie eine Mühle brachten zusätzliche Einkünfte. Dazu kam Straßenmaut sowie Kanalgebühren. Etwa 1806 ging Anne Lister an die Manor House School in York, die als eine der besten Mädchenschulen der Gegend galt. Außer sehr gut zu pfeifen lernte ich in der Schule nichts. Wenn Anne als Mädchen auch keine reguläre Grammar School besuchte, konnte, wollte sie doch wie ihre Brüder die Grundsprache aller Wissenschaften erlernen. Für ein bisschen verrückt gehalten zu werden, macht mir keinen Kummer. Sie schlief nicht in einem der Schlafsäle, sondern in einem Dachstübchen, das sie nur mit einem weiteren Mädchen teilte. Eliza Rain. Für Anne und ihre Mitschülerinnen mag Eliza der erste Mensch aus einem anderen Erdteil gewesen sein, den sie zu Gesicht bekam. Elizas Vater, William Rain, war Chefarzt im Krankenhaus von Madras gewesen, dem heutigen Chennai an der Südostküste Indiens. Mit einer namentlich nicht bekannten Inderin hatte er 2 Töchter, Jane und Eliza. Beide wurden getauft und galten als illegitime, aber britische Kinder ihres Vaters. Mit ihrer Mutter und den Dienern sprachen sie Tamil, mit dem Vater und seinen Freunden Englisch. Beide besuchten die Manor School, wo Eliza auch wohnte. Für beide Mädchen ruhten bei einer Bank in London je 4.000 Pfund. Das Kapital, von dessen Zinsen man leben konnte, sollte ihnen bei der Heirat bzw. bei der Volljährigkeit mit 21 Jahren zufallen. Mögen sie finanziell auch als gute Partien gegolten haben. Als sogenannte farbige Bastarde wurden sie gesellschaftlich nicht akzeptiert. Anne war betört von Elizas Schönheit. 30 Jahre und zahllose Geliebte später nannte sie sie immer noch das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe. Vielleicht war es reiner Zufall, dass die beiden in einer Kammer untergebracht wurden. Vielleicht sonderte die Schulleitung auch 2 Mädchen aus, die nicht wirklich in das vornehme Pensionat passten. Wie auch immer. Anne und Eliza lernten, die Zweisamkeit in ihrer Kammer zu genießen. Eliza und Anne schworen einander, immer zusammen zu bleiben. So wie Eliza in 6 Jahren ihr Vermögen erhalten hatte, wollten sie zusammenleben. Ringe besiegelten ihr Versprechen. Wie in der Manor School teilten sich Anne und Eliza auch bei den Listers, nicht nur aus praktischen Gründen, Zimmer und Bett. Besessen von der Jungfräulichkeit, glaubte man junge Mädchen am besten von einer engen Freundin vor männlicher Verführung beschützt, weil sie das Herz besetzte und das Bett belegte. Mädchen und Frauen wie Anne Lister und Eliza Rain eröffnete die elterliche Panik viele Freiheiten. Nach den gemeinsamen Sommerferien kehrte nur Eliza nach York in die Manor School zurück. Anne Lister soll der Schule verwiesen worden sein, was allerdings nicht belegt ist. Bis zum Wiedersehen verabredeten die Mädchen, einander regelmäßig zu schreiben. Um sicherzugehen, dass jeder Brief auch ankam und nicht in fremde Hände fiel, protokollierte Anne ihre Korrespondenz. Diese Liste ist der Beginn ihres Tagebuchs. Am Montag, den 11. August, reiste Eliza ab. Am Mittwochmorgen bekam ich einen Brief von ihr via Mr. Radcliffe vom 13. des Monats. Ich schrieb ihr am Donnerstag, den 14. via Mr. Lund, schrieb ihr abermals am Sonntag, den 17. Am darauffolgenden Montag in Leeds auf die Post gegeben. An eben dem Abend des 18. bekam ich ein Päckchen von ihr mit Noten, einem Brief und Lavendel. Anne belegte Tutorien in Algebra, Rhetorik und alten Sprachen. Allesamt Fächer, die einem angehenden Gentleman gut anstanden, nicht jedoch einem jungen Mädchen. Das Studium der klassischen Antike reizte sie nicht nur, weil sie zum Bildungsprogramm junger Männer gehörte. Anne merkte bald, dass die antike Literatur Erotik und Begehren in allen seinen Erscheinungen verherrlichte, ohne christliche Moral. Da zeitgenössische Übersetzungen Obszönes zensierten, blieb Anne gar nichts anderes übrig, als sich die antike Dichtung im Original anzueignen. Während ihrer Lektüren stieß sie auf Sappho. Man muss wissen, dass sich ihre verliebte Leidenschaft auch auf das Frauenzimmer erstreckt hat. Und laut Lukian seien die Frauen auf der Insel Lesbos dieser Leidenschaft sehr unterworfen gewesen. Von Martial stammen 2 berüchtigte Epigramme über Frauen begehrende Frauen. Etwa über eine gewisse Bassa, die in der Öffentlichkeit keusch und unnahbar tue, heimlich aber Frauen ficke. Ein anderes Verb würde dem Original nicht gerecht, indem Bassa andere Frauen mit ihrer prodigiosa Venus penetriert, also ihrer ungeheuerlichen Klitoris. Ein 2. Epigramm Martials handelt von einer Philaenis. Wilder noch in ihrer Geilheit als ein Ehemann, besorgt sie's 11 Mädchen an einem Tag. 11 Mädchen an einem Tag. Oh, und schwingt mit leichtem Arm handeln herum, die schwer für Muskelprotze sind. Wenn sie die Lust packt, leckt sie nicht, das wäre ihr nicht männlich genug, sondern frisst völlig in der Mitte auf die Mädchen. Mögen die Götter dir deinen Verstand geben, Fehler Enes, wenn du meinst, die Möse zu lecken sei männlich. Nirgendwo sonst bekam ein anständiges englisches Mädchen im frühen 19. Jahrhundert so etwas zu lesen. Für Anne Lister beglaubigten Bassa und Fehler Enes die Existenz von Frauen, die Frauen begehren, und bestätigten somit ihre eigenen Gefühle. Tatsächlich verstand sie Martials erotische Dichtung genauso, wie sie verstanden werden will. Sie las die Bücher mit einer Hand, um es mit Rousseau zu sagen. An den Rand mehrerer Tagebucheinträge, die von ihren klassischen Lektüren handeln, machte sie ein X Selbstbefriedigung, ein Kreuz auf mich geladen, incurred a cross, nannte sie das selbst. Solcher Art euphorisiert forderte Anne Eliza auf, ebenfalls Latein und Griechisch zu lernen. Doch Eliza hatte andere Sorgen. Ihre Schwester Jane glaubte, in einem gewissen Henry Bolton den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Er war schon in Kalkutta gewesen, schwärmte wie Jane für Indien und wollte bald wieder dahin aufbrechen. Bolton war der vierte Sohn seines Vaters, konnte daher auf kein Erbe hoffen. Trotz eindringlicher Warnungen heiratete Jane Henry Bolton im Mai 1808 und segelte mit ihm nach Indien. So wie er sich von den 4000 Pfund seiner Frau in Kalkutta beruflich eingerichtet hatte, setzte er sie vor die Tür. Mittellos und ohne Begleitung kehrte sie nach England zurück. Die Fahrt dauerte 9 Monate. Als sie englischen Boden betrat, war sie schwanger. War sie unterwegs vergewaltigt worden? Oder hatte sie sich prostituieren müssen? Für die feine englische Gesellschaft spielte weder der Unterschied eine Rolle, noch das Unrecht, das Henry Bolton ihr angetan hatte. Sie wurde ausgestoßen, nicht er. Und in eine Londoner Anstalt abgeschoben. Oh! Im Sommer des Jahres 1808 entwarf Anne ihre Geheimschrift. Wollte sie ausnahmslos alles aufschreiben, was sie bewegte und erlebte, musste Anne Verstecke in der Sprache oder in der Schrift finden. Statt H schrieb sie Theta und L wurde zu Delta. Wenig später perfektionierte Anne den Code, indem sie mathematische Symbole sowie selbst erfundene Zeichen für einzelne Buchstaben einführte, keinen Freiraum zwischen den Wörtern ließ und auch ganze Wörter mit nur einem Zeichen chiffrierte. Sie hielt ihre Geheimschrift für quasi nicht zu entschlüsseln und rühmte sich der Leichtigkeit, mit der ich sie benutze. Im Frühjahr 1809 wurde der Briefwechsel zwischen Anne und Eliza unregelmäßiger. Deine Nachlässigkeit enttäuscht mich über alle Maßen. Ein schlechtes Gewissen hatte er nicht. Nichts ist praktischer und geräumiger als mein Herz. Es lässt neue Eindrücke zu, ohne die alten zu bedrängen oder zu inkommodieren, und alles behält seinen Platz. Ich werde dir immer jeden Gedanken und noch den allerletzten Wunsch mitteilen. Du doch auch. Wenn dir meine Gefühle irgendetwas bedeuten, antworte mir postwendend. Sag mir, weshalb du mich so vergessen hast. Sie schrieb einen Brief um Brief und bettelte um wenigstens kurze Antworten. Ich bin zuweilen wie betäubt vor Sehnsucht nach deiner Gesellschaft. Hat York, meine liebe Freundin, mich aus deiner Erinnerung verbannt? Ich kann es nicht glauben. Nichts, so hoffe ich, wird dich je dazu verleiten, mir Freuden zu versagen. Du weißt gar nicht, wie weh du mir tust. Was Eliza ahnungsvoll York nannte, hieß tatsächlich Isabella Northcliffe. Sie war 6 Jahre älter als Anne und stammte aus einer vornehmen und wohlhabenden Familie. Der Tag wird kommen, an dem ich dir endlich meine Dankbarkeit handfester beweisen kann als nur mit Worten. Doch weder die Anspielungen auf ihr sexuelles Verhältnis noch auf ihre 4000 Pfund brachten Anne dazu, in Elizas Lamento über ihre räumliche Trennung einzustimmen. Höre ich je auf, dich zu lieben? Höre ich auf zu leben? Zu glücklich, fröhlich und heiter fühlte sie sich in York. Ich freue mich, dass du in Miss Northcliffe eine so liebenswürdige Gefährtin gefunden hast. Ich habe nie daran gezweifelt, dass du überall Freunde finden wirst. Ich halte mich deiner Zuneigung und Liebe für wert. Und ich nehme an, dass du manchmal freundlich an mich denkst und mir nur Gutes wünschst. Würdest du mir gegenüber den Mann spielen? Isabella, du bist in mancher Beziehung wirklich so sonderbar, wie ich noch nie jemanden kennengelernt habe. In diesem Frühling wurden die beiden ein Paar. Von ihr selbst ist aus diesen Jahren kein Tagebuch überliefert. Erst ab 1816 sind ihre Tagebücher vollständig erhalten. Dass die beiden zu Beginn glücklich waren, lässt sich aus späteren Bemerkungen und im weiteren Verlauf ihres Verhältnisses schließen. Im Nachhinein mag sich Isabella Norcliffe noch oft verwünscht haben. Anne, ihre liebste, fast angebetete Freundin Mariana, vorgestellt zu haben. Sie ist wahrlich bezaubernd und hat sich dank ihres wertvollen Charakters schon meine nicht geringe Wertschätzung und Achtung verdient. Doch alle guten geistigen Gaben außer Acht. Deine Freundin sieht einfach hinreißend aus. Wahrscheinlich gingen Anne und Mariana, die eine 21 Jahre alt, die andere 22, schon im Dezember 1812, als sie 2 Wochen ohne Isabella in York zusammen verbrachten, eine sexuelle Beziehung ein. Wie die Tagebücher, die Anne 1813 bis 1815 schrieb, wurde ihr Briefwechsel später verbrannt. Er war so heiß, dass er in Flammen aufgehen musste. Wo sind die Briefe Charlotte von Steins an Goethe? Schon im Leben werden Spuren verwischt. Biografien werden schon im Leben erfunden. Oder schöner, jeder ist sein eigener Biograf. Ich suche in meinen Biografien solche Heldinnen, betone Taten, Werke, Eigenschaften, die der Frauenemanzipation zuarbeiten. Bei Anne Lister war das ihr freizügiges Sexualleben und die Offenheit, mit der sie in ihren Tagebüchern darüber schrieb. Charmant, intelligent und witzig, wie sie war, verführte, belog und betrog sie zahllose Liebhaberinnen. Und das im präviktorianischen Zeitalter, in dem Frauen angeblich kein sexuelles Begehren kannten. Autonom über den eigenen Körper entscheiden zu können, ist die Voraussetzung dafür, sich als handelndes Subjekt und nicht als gehorchendes Objekt wahrzunehmen. Die Selbstverständlichkeit, mit der Anne Lister von ihrer Lust schreibt, ist daher augenöffnend. Wer es jetzt noch ungebrochen mit dem deutschen Idealismus hält, Schiller, Fichte oder Schopenhauer liest, ohne deren grundsätzlich patriarchale Denkstrukturen zu reflektieren, dem ist nicht zu helfen. Anne Lister entlarvt das Frauenbild, an dem wir uns noch heute abarbeiten, als das, was es immer schon war. Ideologie. Gratis gibt es bei Anne Lister jede Menge Hochproblematisches dazu. Sie war ein aristokratischer Snob, von der Ungleichheit der Menschen überzeugt und von der Rechtmäßigkeit der ihr qua Geburt zugefallenen Privilegien. Sie unterdrückte die Gewerkschaftsbewegung, kündigte Pächtern, wenn sie nicht für die Tories stimmten, und sprach sich sogar gegen das Frauenwahlrecht aus. Mit dem gleichen Verhalten im Bett wie im öffentlichen Leben wäre sie als Mann von keinerlei historischem Interesse. Nur ein weiterer sexbesessener Reaktionär. Während des Schreibens begann ich mich zu fragen, ob ich Anne Lister eigentlich leiden konnte. Wie behandelt man als Biografin eine schwierige Heldin? Mit welchen Sehnsüchten nähere ich mich einer historischen Gestalt? Wie gehe ich im Schreiben mit den Enttäuschungen um, die eine nüchterne Bestandsaufnahme der Quellen bereitet? Anne Lister zeigte mir, wie gefangen ich selbst noch in der biedermeierlichen Ideologie bin. Etwa in meiner romantischen Vorstellung, eine große Liebe sei doch für ein Frauenleben genug. Und Anne Lister festigte meine eigenen republikanischen und demokratischen Überzeugungen, mit denen ich über ihre politische Haltung schreibe. Bin mir daher ganz sicher. Umgekehrt hätte Anne Lister mich auch nicht leiden können. Zwei gute Küsse gleichzeitig gestern Nacht und 3 heute Morgen nach 8 Uhr. Kuss, War der im 18. und 19. Jahrhundert im englischen, französischen und deutschen Sprachraum gängige Euphemismus für sexuellen Verkehr. In der Dichtung war er der einzige Begriff, der die körperliche Liebe andeuten konnte. Das X, mit dem Anne in ihrem Tagebuch Selbstbefriedigung chiffrierte, kürzt im Englischen Kuss ab. Anne meinte mit Kuss im engeren Sinn auch den Höhepunkt im Liebesspiel. Wir schmiegten uns aneinander, liebten uns und hatten einen höchst wonnevollen langen Kuss, so zärtlich wie noch kaum je. An ihrer gemeinsamen Lust hatte Mariana großen Anteil. Gestern Nacht 2. Mariana redete während des Aktes. Kannst du hier eine andere lieben? Sie versteht es, die Lust in unserem Liebesspiel zu steigern. Sie flüstert. Herrlich. Im entscheidenden Moment. Später sollte Anne feststellen. Keine andere hat mir je solche Küsse geschenkt. Mariana befriedigte Anne weit über das sexuelle Verlangen hinaus, weil sie ihren Fred oder Freddy nicht zu sehr als Frau betrachtete. Doch nach dem ersten großen Liebesrausch kam es zwischen den beiden zu schweren Verwerfungen. Mariana schockierte Anne mit der Nachricht, dass ein reicher Witwer um sie werbe und sie nicht abgeneigt sei, seinen Antrag anzunehmen. Ich verstand es einfach nicht. Heiratete sie aus Liebe, konnte sie nicht mich lieben. Und warum band sie mich dann überhaupt an sich? Heiratete sie nicht aus Liebe, war alles eitel und irdisch. Für mich nicht romantisch genug. Als gut situierte Frau kann ich dich viel öfter treffen als zuvor. Und vielleicht auch mit dir verreisen. Zu ihren Füßen flehend gab ich ihr höchst widerwillig meine Einwilligung. Aber nicht mehr. Anne tröstete sich mit Marianas Versprechen für die Zukunft. Denn Charles Lawton war 44 Jahre alt. Angesichts eines Altersunterschieds von 19 Jahren hoffte Mariana in nicht allzu ferner Zukunft, Witwe zu werden. Zum Zeichen ihres Bundes zog sich Anne selbst den Ring über, den Charles Mariana gegeben hatte. Ihrer Geliebten steckte sie feierlich eine Kopie an den Finger. Anne wohnte der Trauung bei und begleitete die frisch Vermählten auf ihre Hochzeitsreise. Mariana schlief bei ihrem Ehemann und Anne fand... Ich habe ein Recht auf Entschädigung. Marianas ältere Schwester Nance reiste ebenfalls mit. Nance war 31 Jahre alt, unverheiratet und neugierig. In der ersten Nacht kam sie in Annes Zimmer und lag bis 3 Uhr morgens auf ihrem Bett. Ich neckte sie und gab mich ziemlich verliebt. In der zweiten Nacht lag Nance wieder auf Annes Bett, die ihr von dem Gefühl erzählte, dass sie in mir weckt, klagte mein Schicksal, sagte, ich würde niemals heiraten, ich könnte Männer nicht mögen, sollte Frauen nicht mögen, setzte aus allerlei Behauptungen eine herzergreifende Geschichte zusammen und regte die arme Nance zu Tränen vor Mitgefühl. In der darauf folgenden Nacht fragte sie Nance, wie sie so dämlich sein konnte, das alles zu glauben. Nun wollte Nance es wissen. Wir gingen ziemlich weit. Ich berührte sie überall und ließ meinen Finger in ihre und so weiter gleiten. Aber wir kamen doch nicht zum allerletzten. Zwei Tage später verlor Anne die Geduld. Sie setzte Nance auseinander, wie unredlich sie sich verhalte, und stellte sie vor die Entscheidung, entweder mitzumachen oder nicht und mir entweder sofort einen Kuss zu geben oder ihr Verhalten grundsätzlich zu verändern. Weitere zwei Tage später konnte Anne endlich den Vollzug vermelden. Bekam gestern Nacht einen sehr guten Kuss. Sie fragte mich, ob die Sache sündhaft war, ob die Bibel sie verbot. Ob die Sache sündhaft war, ob die Bibel sie verbot. Ich war auf solche Einwände vorbereitet und parierte all diese Punkte geschickt. Es gäbe nun einmal Geschöpfe, die unglücklicherweise nicht ganz so vollkommen seien. Ihnen diese Art Erfüllung zu versagen, wäre doch hart. Ich verehre sie nicht, verabscheue sie sogar eher. Sie ist nicht nett und ihr Atem unangenehm. Yorkshire 2014. Meine Frau und ich betrachten in Shipton Hall Anne Listers Esstisch, mustern ihr Schreibzeug und ihre falschen Haarlocken. Wir werden in Halifax so überrascht begrüßt wie Engländerinnen, die in Gelsenkirchen Urlaub machen. Im Stadtarchiv blättere ich in Anne Listers Tagebüchern. Sie gehören mittlerweile dem Weltdokumentenerbe der UNESCO an. Zu einer Zeit, in der Jane Austen und die Bronte-Schwestern ihre Romanheldinnen auf den richtigen Mann warten ließen, schrieb Anne Lister unverblümt von ihrer Lust mit anderen Frauen. Suzette fotografiert rund 2000 Schreibmaschinenseiten für mich und erstellt ebenso viele Fotokopien. Hast du dir deinen Sommerurlaub so vorgestellt? Vor dem Frühstück Griechisch, danach Euklid, Arithmetik, nach dem Dinner Algebra, ein, zwei Seiten Französisch lesen, nachmittags und abends allgemeine Lektüre, einen Spaziergang, zudem täglich eine halbe bis dreiviertel Stunde Flöte. Weil sie buchstäblich alles auf der Welt interessierte, kannte ihr Tagebuch keine inhaltlichen Grenzen. Die politische Stellung Preußens in Europa, ihre Fußnagelpflege, Gespräche, gelesene Bücher, Pockenimpfungen, die Zustände auf einem Sklavenschiff, die Spannweite von Brücken. Manche ihrer Tage lassen sich im Viertelstundentakt rekonstruieren. Mit den Jahren schwoll der Umfang ihres Tagebuchs bis zur Unbrauchbarkeit an. Wachte um 6 auf, stand um 7 auf. Auf den Nachttopf, unter etwas Nöten, eine lange, sehr dicke Wurst. Ungefähr ein Sechstel ihrer Tagebücher ist chiffriert. Sie hielt darin eigentlich Unschreibbares fest, zugleich Allerheiligstes. Verborgen in der Krypta ihrer Geheimschrift. Stets ging es um 3 Tabus. Sex, Geld und Kleidung. Ich bin fast entschieden, immer schwarz zu tragen. Schwarz war keine gängige Modefarbe. Schwarz trugen nur Herren von Stand, wenn sie eine Reise zu Pferd unternahmen. Dennoch wagte Anne einen ersten Versuch, als sie einer Einladung zum Tee bei Miss Walker von Cliff Hill folgte. Ging in schwarzer Seide, zum ersten Mal bei einem Abendbesuch. Ich setze jetzt meinen Plan um und werde immer schwarz tragen. Es ist reiner Zufall, aber doch der Erwähnung wert. Sie besuchte an diesem Abend die Frau, die 15 Jahre später ihre letzte Lebensgefährtin werden sollte. Ich sah die Briefe der armen Eliza Rain durch. Mein Herz blutete bei der Erinnerung an unsere Vergangenheit. Die Ärmste. Sie hat mich wahrlich geliebt. Eliza Rains Leben hatte in den letzten 3 Jahren eine dramatische Wendung genommen. Eliza wollte ihre Schwester Jane aus der Londoner Anstalt holen und mit ihr zusammenleben, was ihr Ziehvater jedoch verhindert hatte. In einem heftigen Streit muss Eliza ihrem Ziehvater Mr. Duffin und seiner heimlichen Geliebten Miss Marsh ihre Doppelmoral ins Gesicht geschleudert haben. Während ihr Mrs. Duffin und die ganze Welt betrügt, versagt ihr der unschuldigen Jane, die Opfer eines Betrügers geworden ist, ein Leben in Würde und familiärer Geborgenheit? Mit dieser Wahrheit war sie zu weit gegangen. William Duffin erklärte nun auch Eliza für verrückt und übergab sie seinem ärztlichen Kollegen Dr. Balcom, Marianas Vater. Anne hielt es in diesem Eklat mit den Mächtigen. Sie verurteilte Elizas unsinnigen, unverzeihlichen Angriff auf Mr. Duffin und tadelte ihr undankbares Verhalten. Um Miss Marshs Gefühle nicht zu verletzen, werde ich sie ihnen gegenüber fortan nie mehr erwähnen. Da sie ein persönliches Interesse daran hatte, regte Anne sogar an, Eliza für unmündig erklären zu lassen. Aus dem Mund einer Wahnsinnigen hätte jedes Bekenntnis über ihr früheres Verhältnis weniger Gewicht gehabt. Nach diesem Verrat brach Eliza mit Anne. Mariana ahnte, welchen Anteil ihre Geliebte an Elizas Nervenzusammenbruch haben mochte und bat sie daher, ihr zuliebe, mit Miss Rain einige Zeit zu verbringen. Eliza schien über meinen Besuch erfreut. Das Erste, was sie sagte, war: So, du trägst also Trauer wegen deiner Mutter. Nachher bat sie mich: Nimm deinen Hut ab. Sie streichelte mein Gesicht, fragte, ob ich je falsche Gesichter trage. Trägst du je falsche Gesichter? Ich glaube, dass das wirklich dein Gesicht ist. Dann bat sie mich, meinen rechten Handschuh abzunehmen und entdeckte den dicken goldenen Ring, den mir Mariana gegeben hat. Was hast du mit dem Ring gemacht, den du vorher getragen hast? Was Anne ihr antwortete, ließ sie im Tagebuch offen. Sie betrachtete meine andere Hand und fragte eingehend nach allen meinen Freundinnen. Was hast du mit der Goldkette und den Taschentüchern angestellt? die ich dir gegeben habe? Ich erzählte es ihr. Du hast nie etwas von mir gehalten. Was du an Geist und Talent vielleicht hast, davon hast du schlechten Gebrauch gemacht. Die Welt hält dich für verrückt. Darf ich dein Gesicht streicheln? Deine Nase zwicken? Deine Augen streicheln? Komm, setz dich zu mir aufs Sofa. Mr. Duffin trat in diesem Moment vielleicht nicht zufällig herein und erklärte Anns Besuch für beendet. Eliza hatte Tränen in den Augen. Das erste Anzeichen von Gefühl, das ich seit Ausbruch ihrer Krankheit beobachtet habe. Anne wusste besser als jeder andere, über wen, was und welche Umstände Eliza vermeintlich verrückt geworden war. Ich werde York nie verlassen, ohne dich besucht zu haben. Was? Nie? Nein. Nie. Ihre erste Geliebte sollte Dr. Balcombs Anstalt nicht mehr verlassen. Schrieb ihr bis etwa 1821 und besuchte sie tatsächlich jedes Mal, wenn sie in York war, bis weit in die 1830er. Anne Lister, eine erotische Biografie von Angela Steidele. Folge 1: Eliza Rain. Mit Katja Bürkle als Angela Steidele, Bettina Hoppe als Anne Lister, Annika Schilling als Eliza Rain und Valerie Ceplanova als Marianna Balcombe. In weiteren Rollen Rebecca Birch, Altine Emini, Pirmin Sedelmeier und Andrea Wolf. Musik Hans-Peter Kuhn. Gesang Anna Clementi. Dramaturgie Cordula Huth. Besetzung Arne Salasse und Leon Hase. Ton und Technik Ursula Potyra, Melanie Inden, Julia Kümmel und Bodo Pasternak. Regieassistenz Aaron Klebauer und Oliver Martin. Hörspielbearbeitung und Regie Luise Vogt. Produktion Hessischer Rundfunk 2022. Redaktion Cordula Huth.